Hallo? Ey, yo, ist der Hums da? Wer ist denn da? Ich bin der Timo-Mann. Welcher Timo-Mann? Ich höre die ganze Zeit dein Radio. Und du heißt Timo-Mann? Ja. Timo. Nein, ich heiße eigentlich Timo, aber... Und Timo-Mann ist dein Spitzname, oder was? Nein, das weiß ich nur hier. Was ist denn Timo-Mann? Gangstersprachmann. Hä? Gangstersprache, Junge. Timo-Mann ist Gangstersprache? Ja, natürlich. Also wenn ich jetzt einen Timo treffe, sage ich zu ihm Timo-Mann. Auf jeden. Ja? Natürlich. Ohne Scheiß? Natürlich, Mann. Schwör. Ey, ich wollte wo kommst du denn her? Du bist also auch... Geht ab, Mann, du Junge, du bist... Was bist bin godlike. Ich? Godlike. Was bin ich? Godlike, du Mann. Ja, Digga. Digga, ja. Du musst nicht schleimen. Ich schwöre, ich gebe dir auch so Pluspunkte. Du kannst auch so mit mir reden. Ich leg jetzt nicht einfach auf. Ja. Yeah. Also bin ich jetzt immer noch godlike? Natürlich. Mann. Immer noch? Natürlich. Liebst du mich? Natürlich bist du doch immer godlike, Mann. Wo kommst du denn her? Ich bin aus Coburg, Mann. Wo? Aus Coburg? Coburg. Coburg. Was? Coburg? Naja, fast. Achso. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Also Code, ja, ich bin ja ein Ausländer, du weißt ja, ein Aussiedler. Wusste ich, Mann. Wo weißt du das? Ja, ich kenn dich, Mann. Du meinst, ich komme aus Indien und bei uns ist das nicht so leicht mit der Sprache, ja? Itoho, ja. Itoho, ja. Ja. Weiß ich schon. Das ist am Arsch der Heide. Genau. Okay? Ja, schon, darf ich noch jemanden grüßen? Du kennst doch sicher noch den Merp2Clay, mit dem du jetzt zusammen bist, Mann. Mit dem ich zusammen bin? Ja, der Merp2Clay. Du sollst, ey, warte mal, du darfst nicht sagen, dass es mein Freund ist, okay? Oh, tut mir leid. Okay, ich bin nicht mit ihm zusammen, ja? Okay, ja, tut mir leid. Okay? Ja. Okay. Yeah. Ja. Also. Also dann machen wir beide Party, Junge, hier. Ja, okay, ne? Bis dann. Und see you, ne? Und, auf jeden, Mann. Und HDGDL, aber Hardcore, ja? Ich lieb dich auch. Okay. Ciao. Tschüdelü. Tag. Tschüss. Pissbär. Das war der, keine Ahnung, wer einfach ein Frechdachs.